Welche Internetseiten besuchst du? Was interessiert dich da? Meine Lieblingsseite ist die NASA-Homepage www.nasa.gov. Die Seite gefällt mir besonders gut, weil ich mich schon immer für das Universum interessiert habe und vielleicht einmal Astrophysik studieren möchte. Zu Hause habe ich ein eigenes Fernglas. Damit schaue ich manchmal die Sterne an. Außerdem finde ich die Raumfahrt sehr interessant und hoffe, dass wir bald zum Mars fliegen werden. Auf der NASA-Seite gibt es zur bemannten Raumfahrt sehr viele Informationen und aktuelle Bilder, zum Beispiel auch vom Mars. Und nebenbei kann ich auch mein Englisch verbessern, denn die ganze Seite gibt es nur auf Englisch. Manchmal ist das ziemlich schwierig. Und noch etwas. Auf der NASA-Seite gibt es immer ein Live-Video von der Raumstation. Ich finde es faszinierend, langsam über die Erde zu fliegen und unseren blauen Planeten zu betrachten.